Diese Sendung widmen wir drei fränkischen Komponisten von neuer Musik, deren Geburtstage in diesem März zu feiern sind. Dazu zählen der aus Ungarn stammende und lange in Würzburg wirkende Zsolt Gárdonyi, außerdem der Flötist und Komponist Karl Schicker und Ulrich Schultheiß, der am 18. März seinen 70. Geburtstag gefeiert hat. Zum Auftakt hören wir von Schultheiß eine Streichersinfonie, seine Down East Sinfonia per Archi Nummer 1. Klaus-Peter Seibel leitet die Nürnberger Symphoniker. Die Nürnberger Symphoniker unter Klaus-Peter Seibel spielten Down East, eine viersätzige Sinfonie für Streicher Nummer 1 von Ulrich Schultheiß, der gerade 70 geworden ist. Als Komponist ist der mit vielen Ehrungen und Preisen ausgezeichnete Schultheiß von großer Vielseitigkeit. Orchesterwerke, Kammermusik und Vokalkompositionen hat er geschrieben, aber auch Musik für Kabarettprogramme und Bühnenmusik für das Theater. Schultheiß studierte zunächst am Konservatorium in seiner Geburtsstadt Nürnberg sowie an der Musikhochschule Würzburg. Als Dozent war er unter anderem in München, Berlin und Würzburg tätig, wo er mit Christoph Wünsch das Studio für neue Musik leitete. Seit 2002 wurde er Professor für Musiktheorie in Detmold am Standort Münster. Von Jubilar Ulrich Schultheiß hören wir jetzt Kammermusik für Violine und Klavier, seine Vexire, vier Perspektiven. Es spielt der Geiger Kolja Lessing und Johannes Möller am Klavier. Thank you. Thank you. Vexiere vier Perspektiven von Ulrich Schultheiß, gespielt von Kolja Lessing und Johannes Möller. Eine Aufnahme vom März 1999 aus der Meistersingerhalle in Nürnberg. Und von dort wechseln wir nun nach Würzburg zu einem Komponisten, der fränkische Musikgeschichte mit ungarischen Wurzeln verbindet, Zsolt Gárdonyi. Er hat am vergangenen Samstag, am 21. März, seinen 80. Geburtstag gefeiert. In Budapest wurde er 1946 geboren als Sohn des Komponisten Zsoltán Gárdonyi. An der dortigen Musikhochschule studierte er Komposition, Orgel und Kirchenmusik. 1970, mit 24 Jahren, wurde er A-Kirchenmusiker im niedersächsischen Wildeshausen, 10 Jahre später Professor für Musiktheorie an der Hochschule für Musik in Würzburg. Und von dort aus hat er eine beeindruckende Zahl von Orgel-, Chor- und Kammermusikwerken geschaffen. Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist die Fantasie über ein ungarisches Danklied von Zsolt Gárdonyi, und es bietet eine ungewöhnliche Besetzung: Orgel und 4 Posaunen. Thank you. Die Fantasie über ein ungarisches Danklied von Zsolt Gardonyi, ein Klangraum aus Orgel und vier Posaunen, mit Anke Veit an der Orgel und an den Posaunen Wolfgang Heinrich, Michael Mayer, Seija Hagiwara und Norbert Daum. Dass Zsolt Gardonyi sich gern von Volksmusik und regionalen Tänzen inspirieren lässt, zeigt das nächste Werk ganz gut. Wir hören sein viersätziges Divertimento für Bläserquintett über Tanzweisen aus Siebenbürgen. Musik, die folkloristische Motive mit moderner Kammermusik verbindet. Thank you.

Das Divertimento über Tanzweisen aus Siebenbürgen, lebendige, farbenreiche Kammermusik von Jolt Gardonyi für Flöte, Elisabeth Fuchs, Oboe, Angelika Ruland, Klarinette, Ivan Linnenbank, Horn, Stefan Bürger und Fagott, Sabine Müller. Im nächsten Werk des Komponisten erleben wir Jolt Gardonyi von einer ganz anderen Seite als Chorkomponist. Hier ist Cantabile Regensburg unter Matthias Beckert mit den A Cappella-Stücken Walstrist, Ein Tag vor dem Herrn und als Zugabe das rein vokale Klangspiel Encore. Thank you. Kompositionen von Jolt Gardonyi im Concerto Bavarese auf Bayern 2. Es ist 10:10. Nach diesen eher kontemplativen Klangbildern wechseln wir wieder in den sakralen Instrumentalraum. Hier ist Jolt Gardonyis Sonata da Chiesa, eine Kirchensonate für Trompete, Posaune und Orgel. Thank you. die Sonate da Chiesa von Jolt Gardonier für Trompete Matthias Eckert, Posaune Seiya Hagiwara und Orgel Anke Veit. Damit wenden wir uns nun einem Musiker zu, der die fränkische neue Musikszene auch als Interpret geprägt hat. Dem Flötisten und Komponisten Karl Schicker. Er wurde vor 95 Jahren am 25. März 1931 in Nürnberg geboren, wo er am 1. April 2013 auch verstarb. Er studierte Flöte, Klavier und Dirigieren in Nürnberg, München, Zürich und Salzburg. Als Soloflötist wirkte Schicker bei den Nürnberger Symphonikern und Philharmonikern. Hier kommt sein Stück Trias I und das ist ein faszinierendes Experiment. Drei Flötenlinien, die Schicker im Playback-Verfahren selbst eingespielt hat. Karl Schicker, Flöte, mit seiner Komposition Trias I. Der Musiker wäre heute 95 Jahre alt geworden. Er gründete das Bläserquintett Nürnberg, zudem lehrte er am Meistersingerkonservatorium Nürnberg und bei der Sommerakademie Collegium Musicum, deren Intendanz er ab 1987 übernahm. Er wirkte als Gastprofessor in Japan und komponierte vor allem für Soloflöte. Im nächsten Werk begegnen wir ihm nun wieder als Interpreten im Ensemble, im Ars Nova Ensemble Nürnberg, das Schicker auch mitbegründet hat. Wir hören 4 Miniaturen für Kammerensemble von Klaus Haashagen. Titel: Und nachts bei mir ist sein Gesang. Thank you. Vier Miniaturen von Klaus Harshagen, gespielt vom Ars Nova Ensemble Nürnberg unter Werner Haider mit Karl Schicker an der Flöte. Und zum Abschluss unseres heutigen Concerto Bavarese hören wir Karl Schicker nochmal als Solist an der Flöte, diesmal in einem Werk des Komponisten Michael Obst, Nuance für Flöte und Schlagzeug, und an den Drums sitzt Andrea Schneider. Thank you. Thank you.